In dem Gebet, ihr Gesicht und Hände zeigen muss. Aber alles andere muss sie bedecken. Barakallahu fikum, das ist, was Ibn Jarir al-Tabari selber gesagt hat. Und wallahu ta'ala, a'la wa a'lam, das ist die richtige Aussage. Das bedeutet, die Frau darf ihr Gesicht und Hände zeigen. Aber ist es beliebt, dass sie ihr Gesicht und Hände bedeckt? Es ist beliebt, das bedeutet, das ist besser für sie, dass sie das macht. Woher können wir das sagen, dass die Frau für sie besser ist, dass sie ihre auch, barakallahu fikum, Gesicht und Hände bedeckt? Weil Aisha radwanallah alaiha bezüglich Al-Hajj gesagt hat, als wir Tawaf gemacht haben, wir haben das hinter den Männern gemacht. Das wird nicht gemischt mit den Männern, sondern hinter den Männern. Und als die Reiter oder die Leute, die zum Beispiel Reittier benutzt haben, näher gekommen sind, dann haben wir unsere Gesichter bedeckt. Als sie weg waren, dann haben wir das Gesicht gezeigt. Al-Qurtubi sagt, إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة. Das bedeutet, weil das meiste bezüglich Gewohnheit und auch Religion, dass die Frau ihr Gesicht und Hände zeigt. Und das ist auch im Gebet und in Al-Hajj. Und dann holt Al-Qurtubi ein Hadith, was Abu Dawud berichtet hat, von Aisha radwanallah alaiha, dass Asma bint Abi Bakr radwanallah alaihima kam zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und er hat Bekleidung gehabt, was dünn war. Das heißt, die Bekleidung, die waren ein bisschen durchsichtig. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat nicht geguckt. Und er hat ihr gesagt, O Asma, wenn die Frau ihre Geschlechtsreife erreicht hat, sie darf nicht mehr zeigen, außer das und das. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat auf Gesicht und Hände gezeigt. Dann sagte er weiter, Al-Qurtubi, das von Al-Qurtubi jetzt. Dann sagte er weiter, und das ist Klam und Klam. Warte nur, warte. Dann sagte Al-Qurtubi, und das ist stärker. Das ist stärker, dass man Ihtiyat hat. Was bedeutet Ihtiyat? Dass man sich schützt. Und dass die Leute nicht schlecht tun. Deshalb zeigt die Frau nicht von ihrem Schmuck, außer was normalerweise gezeigt wird. Außer was normalerweise gezeigt wird von Gesicht und Händen. Das sagte Al-Qurtubi in seinem Tafsir 12.229. Barakallahu fikum, wie ich schon gesagt habe, es gibt andere Gelehrten, die haben die Aussage von Ibn Mas'ud genommen und haben sie gesagt, das sind hier die Kleidungsstücke, was man nicht bedecken kann. Andere Gelehrten, wie zum Beispiel Ibn Abbas und so. بتقولش حديث عائشة بارك الله فيكم وده أسماء هي بس عائشة بريستها بس حديث اكتب كشيد إبريفرونك فون ديزم حديث إبريفرونك شكتن und dies Hadith ist ضعيف von Asma رضوان الله عليه aber weil viele Überlieferungsketten dabei sind das heißt dieses Hadith hat eine Grundlage es gibt sehr viele Überlieferungen diesbezüglich und wenn so viele Überlieferungen sind dann könnte man manchmal dieses Hadith da könnte man dieses Hadith manchmal barakallahu fikum höher stufen als was das ist aber abgesehen von diesem Hadith abgesehen barakallahu fikum von diesem Hadith gibt es andere Hadith abgesehen von diesem Hadith gibt es andere حديث. Übrigens البيهقي رحمه الله تعالى hat das Hadith von عائشة was ich schon erwähnt habe was bei Abu Dawud ist der hat es höher gestuft das wird, der hat das nicht als schwach gestuft als schwach gestuft sondern der hat gesagt das ist مرسلون صحيح das ist ein تابعي hat das بارك الله فيك جزاء عائشة رضي الله عليها أفضل أبكزين von diesem حديث gibt es andere حديث und was جابر ابن عبد الله sagte ich erkläre bevor ich die حديثة erwähne ich erkläre euch eine Regel und zwar wenn wir بارك الله فيكم eine Pflicht in der Religion haben Das heißt, wenn wir ein Aya haben oder ein Hadith und man versteht von dieser Aya oder von diesem Hadith Verpflichtung, dann kann dies weniger gestuft werden, wenn wir Beweise haben, die diese Verpflichtung aufhebt. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich gebe Beispiel, dass ihr versteht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns befohlen, dass wir Siwak benutzen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns befohlen, dass wir Siwak benutzen. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wäre es nicht schwer für meine Nation, hätte ich meiner Nation befohlen, Siwak zu jedem Gebet zu benutzen. Und diese hätte, wäre es nicht so schwer, dann hätte ich Das ist ein hier Barakallahu fikum. Das ist ein Beweis, dass die Verpflichtung des Siwakes zu beliebt gestuft wird. Warum? Weil wir einen Beweis hier haben. Das heißt, wenn wir einen Befehl von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben und dann kommt ein Beweis im Koran oder in Sunna und wir können die Verpflichtung weniger einstufen, dann ist das in Ordnung und dann wird das zu beliebt. Hier, wenn man auch sagt, es gibt Verpflichtung, dass die Frau ihr Gesicht bedecken muss, wenn man das sagen dürfe, und das sagen viele Gelehrten, das stimmt, dann gibt es andere Hadithe, die diese Stufung Barakallahu fikum zu beliebt machen. Und Beweise. Jabir Ridwanullah alayhi. Der sagte, ich war mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Eid Gebet. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet. Dann hat er eine Rede gehalten. ohne Adhan, ohne Iqama. Dann stand der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er hat sich gestützt auf Bilal. Und er hat den Leuten befohlen, dass sie Allah fürchten und dass sie Gehorsamkeit leisten. Und dann hat er die Leute ermahnt und erinnert. Dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Frauen gegangen. Er hat sie ermahnt und er hat sie erinnert. Dann sagte er ihnen: Tasaddaqna, spendet. فإن أكثر كنا حطب جهنم. Viele von euch sind Holzfeuer von Jahannam. Dann hat eine Frau von den Frauen, das ist die saß in der Mitte der Frau. من سطط الناس النساء سطط im Arabischen das bedeutet وسط das wird in der Mitte von der Frauen سفعاء الخدين ihre Wangen waren ein bisschen dunkel das wird sie hatte schwarze Wangen dann sagte ja o Prophet warum sind die meisten, das wird, warum sind die meisten von uns in der Hölle? Der sagt, لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشُّكَاتَ Das wird, weil ihr viel jammert und klagt. وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ Das bedeutet, der Partner, ihr seid unzufrieden mit dem Partner. Das wird, wenn er auch etwas Gutes macht, dann bestreitet ihr immer. Dann haben sie angefangen zu geben und zu spenden von ihrem Schmuck. Und die haben das, Bilal hat sein Gewand zusammen gemacht, dass sie drinnen spenden. Dann haben sie ihre Ohrringe und ihre Dinge drin getan. Das Hadith ist bei Muslim, An-Nasa'i, Al-Darim, Ibn Khuzayma, Al-Bayhaqi und das ist bei Ahmed. Wenn, und jetzt kommt die Sache, wenn es Pflicht wäre, dass die Frau ihr Gesicht bedecken muss, wieso hat man ihre Wangen gesehen? Da hat man versucht zu sagen, nein, das war hier vor Hijab und das war danach. Das kann man nicht sagen, weil man, barakallahu fikum, die Zeit nicht bestimmen kann, sondern das war in Salat al-Eid. Und Salat al-Eid, das war erst später, bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb. Das bedeutet, man kann hier die Zeit nicht bestimmen. Und zweitens, barakallahu fikum, die Aussage hier, die Erzählung ist klar von Jabir radhiyallahu alayhi, wäre Gesichtsbedeckung für Frauen Pflicht, hätte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Frau befohlen, sie muss ihr Gesicht bedecken. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht akzeptiert, dass eine Frau ihre Verpflichtung vernachlässigt. Zweitens, Hadith von Ibn Abbas. An al-Fadl Ibn Abbas. Das Hadith ist bei al-Bukhari und Muslim. Hadith ist bei al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i. Und bei anderen auch vielen Gelehrten. Das ist die Frau al-Khas'amiyya oder al-Khus'amiyya, sagt man. Das ist die Frau von Khas'am. Das eine Frau, das war ein arabischer Stamm. Und die heißt, die Geschichte ist von der Frau Al-Khas'amiyya. Die Frau kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wann in der letzten Hajj vom Propheten, das wird in Abschied, Pilger. Am Tag von An-Nahr, von Schlachten, das bedeutet am Festtag. Und Al-Fadl ibn Abbas, Al-Fadl ibn Abbas, hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Al-Fadl, der war Al-Fadl, sein Name ist Al-Fadl. Der war ein sehr schöner Mann. Sein Gesicht war sehr schön. Es gab Licht in seinem Gesicht. So sagt man, dass jetzt sein Gesicht, es gibt Licht in seinem Gesicht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortet die Leute, was sie von Fragen haben. Al-Fadl hat diese Frau gesehen. Und sie war schöne Frau. Sie hat angefangen, sie anzuschauen. Und es gibt in einer Überlieferung, sie hat ein schönes Gesicht gehabt. Wadi'a, das wird schönes Gesicht. Sie hat Al-Fadl angeschaut und Al-Fadl hat sie angeschaut. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Kinn von Al-Fadl genommen. Und er hat ihn in die andere Richtung geändert. Und der Prophet sagte, ich habe einen schönen Mann, jungen Mann gesehen. Er hat eine schöne Frau angeschaut. Und ich habe um sie als Fitna, Versuchung gefürchtet. Deshalb hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesicht gedreht, das Gesicht von Al-Fadl gedreht. Al-Fadl selber bei Ahmed, es gibt eine Überlieferung in Musnad Imam Ahmed, der sagte, ich habe sie angeschaut. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mein Gesicht gedreht, dass ich ihr Gesicht nicht anschaue. Dass ich ihr Gesicht nicht anschaue. Dreimal hat er das gemacht. Der Prophet sagte, ich habe einen jungen Mann und junge Frau gesehen und ich habe natürlich Shaitan. Ich habe Shaitan gefürchtet bezüglich den beiden. Ja, dreimal gedreht sein Gesicht. Nein. Drittens, wenn man sagt, Barakallahu fikum hier, jetzt eine sehr wichtige Sache, Barakallahu fikum, zwar, man hat gesagt, ja, die Frau war Muhrima. Das war im Ihram-Zustand bezüglich Al-Hajj. Da sagen wir, Subhanallah, aber man sagt doch, die Leute, die behaupten, oder die Leute, die sagen, natürlich die Gelehrten auch, die sagen, die Frau muss ihr Gesicht bedecken. Sie sagen aber, wenn sie auch im Hajj ist, und dann kommen Männer, die fremd sind, dann bedeckt sie ihr Gesicht. Wieso hat diese Frau ihr Gesicht nicht bedeckt vor fremden Männern? Wieso hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihr das nicht gesagt? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihr nicht gesagt, bedeck dein Gesicht. Der hat aber das Gesicht von Al-Fadl gedreht. Und das ist eine sehr schöne, Barakallahu fikum, Erklärung. diesbezüglich. Manche haben gesagt, nein, man hat ihr sie war bedeckt. Ja, subhanallah. Da haben sie gesagt, ja, sie war bedeckt. Die Antwort, wenn sie bedeckt gewesen wäre, dann wie hat man ihr Gesicht gesehen und da hat man gesagt, sie war eine schöne Frau. Ich meine, wenn die Frau jetzt voll bedeckt ist, wie soll man wissen, dass sie schön ist oder nicht? Wie kann man das wissen? Gar nicht. Wenn man sagt, diese Überlieferung ist aufgehoben worden, das bedeutet, das war vor Hijab. Dann sagen wir, subhanallah, der Prophet Muhammad sallallahu hat Abschied-Pilgerreise gehabt. Und das war das Letzte, bevor er starb, sallallahu alaihi. Das bedeutet, von der Zeit her, diese Geschichte ist eher klar, als was man meint. Drittens, Hadith von Sahel ibn Sa'd. Ich hoffe, dass ich nicht lang gemacht habe, aber ich weiß nicht, ob man genug jetzt mit diesen zwei Hadithen, oder wollt ihr, dass wir fortfahren, weiter? Es gibt 12 Hadithe, oder 5 mehr, so ungefähr. 12, 13 Hadithe, das könnte man erklären. Dass man bekräftet, barakallahu fikum, dass die richtige Aussage ist, insha'Allah, dass eine Frau ihr Gesicht und Hände zeigen darf, aber es ist besser für sie, wenn sie natürlich ihr Gesicht und Hände bedeckt. Ich rede jetzt über, dass das besser ist, und ich rede über die Beweise, die dabei sind. Ja? Sahal ibn Sa'd, Ridwanullah alayhi, der hat berichtet, und das Hadith ist bei Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i und bei anderen auch. Und bei Al-Bayhaqi, und Al-Bayhaqi hat gesagt, Kapitel, der Mann guckt die Frau an, die er heiraten will. Und Ibn Hajar selber in Al-Fatih, Fath al-Bari, er sagte, in diesem Hadith gibt es den Beweis, dass, ich werde nachher den Hadith erzählen, gibt es den Beweis, dass der Mann die Frau anschaut und sieht ihre Schönheit, wenn er sie heiraten will. Okay. Was ist das Hadith? Dass eine Frau zum Propheten Muhammad s.a.w. gekommen ist und er war in der Moschee. Dann sagte ihm, O Prophet, ich meine, wenn Brüder und Schwestern schreiben, dann mache ich ein bisschen langsamer. Aber ich weiß nicht, ob manche schreiben. Deshalb versuche ich auch heute ein bisschen langsamer als normal zu reden. Aber ich kann nicht auch, barakallahu fikum, Schneckentempo machen. Auf jeden Fall, eine Frau kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Er war in der Moschee. Sie sagte ihm, O Gesandter Gottes, oder O Gesandter Allahs, ich bin gekommen, dass ich mich dass ich mich gebe. Das heißt, sie will sich dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie nimmt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie angeschaut. Und er hat sie richtig angeschaut und er hat nicht gesagt und er hat seinen Kopf nach unten gehalten. Als die Frau dann das sah, dann saß sie. Wie hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie angeschaut? Wenn sie bedeckt gewesen wäre. Und wir haben die Sahabe sie gesehen, wenn sie nicht bedeckt wäre. Es gibt auch in einer anderen Überlieferung, dass sie ein bisschen, barakallahu fikum, dass sie dunkel war. Sie hatte viertes Beweis vielleicht, barakallahu fikum. Aisha radhiyallahu anha hat berichtet, dass die Frauen mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Frühgebet gebetet haben und sie haben sich umhüllt. Mit ihrer Bekleidung. Und dann sind sie zurück zu ihren Häusern gegangen, nachdem das Gebet zu Ende war. Man hat sie nicht gekannt durch die Dunkelheit. Man hat sie nicht gekannt durch die Dunkelheit. Aisha hat hier gesagt, man hat sie nicht gekannt durch die Dunkelheit. Das bedeutet, wäre es nicht dunkel, hätte man sie gekannt. Wäre es nicht dunkel, hätte man sie gekannt. Und man kennt nur die anderen, wenn ihre Gesichter frei sind. Und es gibt, barakallahu fikum, bei Abu Ya'la in seinem Musnad, in einer Überlieferungskette, die richtig ist, Aisha sagte, وما يعرف بعضنا وجوه بعض. Und wir haben unsere Gesichter nicht gekannt. Oder erkannt. Wir haben unsere Gesichter nicht erkannt. Gesichter. Wäre das verpflichtet oder wäre das Pflicht, hätten die Frauen alle sich bedeckt. Auf der Straße, passt auf, das war auf der Straße, auf dem Weg. Dann kommen wir zur fünften, Fatima bint Qais. نعم الو عليكم السلام اخي روف مش موغن ام سفلس جزاك الله خيرا شبيت انت ريش السلام عليكم شو اليوم يا بارك الله فيكم. متبقى فيمستنس حديث فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس بس وندف حديث اسمه مسلم. فاطمة بارك الله فيكم أبو عمر ابن حفص هات فاطمة بنت قيس هات زيشون فاطمة بنت قيس شايد اللاس ناخد غاي شايدونغن غاي شايدونغ سبورتن دان كام زيت سن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ونزي هات إين دسكزات دي بروفيت محمد صلوات الله وسلامه عليه زاك تئير dass ihr ihre Tage, das wird diese Anzahl oder Aufzahltage, Anzahltage, diesen Al-Idda, in dem Haus von Umsurek verbringen soll. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nein, mach das bei Ibn Maktum. Weil das ein Mann ist, der blind ist. Und du kannst deine Bekleidung bei ihm nicht jetzt voll anziehen. In einer anderen Überlieferung, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihr, bleib bei Umsurek, die ist reich. Aber viele Leute kommen zu ihr als Gäste. Er hat gesagt, ich mache das. Er hat gesagt, pass auf aber, dass dein Chimas rutscht, dass dein Chimas rutscht auf deinen Kopf. Dass dein Chimas rutscht. Dass die Leute dich sehen. Aber geh zu Ibn Maktum, Ibn Maktum, Entschuldigung, der blind. Wenn du dein Chimar dann, wenn du dein Chimar wegmachst, dann sieht er dich nicht. Hier barakallahu fikum, der Prophet Muhammad, Al-Chimar ist natürlich die Bedeckung des Kopfes. Nach unten natürlich. Und der Kopf einer Frau muss bedeckt werden. Und in dem Hadith gibt es, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihr nicht gesagt hat, dass sie ihr Gesicht bedecken muss. Er hat gesagt, die Männer können dich sehen, dass du heiraten willst. Also die Männer können dein Gesicht sehen, wenn du heiraten willst. Aber du musst aufpassen, nicht dass dein Chimar abrutscht und dass dein Kopf frei wird. Diese Geschichte geht weiter. Fatima sagte, als meine Idda dann zu Ende war, dann habe ich gehört, dass man gerufen hat, As-Salatu Jamia. Das wird gemeinsames Gebet, dass man zusammen beten wird. Dann bin ich in die Moschee gegangen. Dann habe ich mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet. Als das Gebet zu Ende war, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat al-Mimbar gestiegen. Und er sagte, ich habe euch gesammelt, weil Tamim ad-Dari, er war ein Nasrani. Heute sagt man Christ, aber das ist nicht die richtige Übersetzung von Nasrani. Auf jeden Fall, Tamim ad-Dari war ein Christ, wenn wir das sagen können. der kam zu mir und der hat den Islam angenommen. Und dann hat der Prophet Muhammad in dieser Überlieferung weiter über der Ad-Dajjal gesprochen, der Lügner und so weiter. Und der Mimid Dari Barakallahu Fikum hat den Islam im Jahre 9 angenommen. Nach Hijra. Im Jahre 9 in Medina. Das bedeutet, das war spät. Das kann man nicht sagen, dieses Urteil ist aufgehoben, weil das zu spät war. Sechstens, Barakallahu Fikum, Hadith von Ibn Abbas. Und das ist bei Al-Bukhari. Hadith von Ibn Abbas. Und das ist bei Al-Bukhari. Ich weiß nicht, ob wir das ganze Hadith jetzt erklären, aber ich werde nur, Barakallahu Fikum, etwas erklären. Und zwar, was ist Hadith Ibn Abbas? Ibn Abbas sagte, ich war junger Mann und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamen zu ihm die Frauen, dass sie Bay'a machen, dass sie den Islam annehmen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat sie ermahnt, Frauen. Und er hat ihnen befohlen, dass sie spenden. Und Bilal hat sein Kleid oder sein Gewand sozusagen gestreckt, dass sie drinnen spenden. Dann haben sie ihre Hände gehoben und die haben ihre Armreifen und ihre Ringe und so gespendet. Und hier, Barakallahu Fikum, in dieser Überlieferung, dass er, Ibn Abbas, die Hände von Frauen gesehen hat. Die Hände von Frauen gesehen hat. Wäre es Pflicht, die Hände zu bedecken, musste eigentlich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihnen sagen. Und dieses Hadith ist mit Sicherheit sahih, Barakallahu Fikum, weil das bei Al-Bukhari ist. Dann, Barakallahu Fikum, siebten Hadith Subay'a bintul Harith. Subay'a bint al-Harith, das Hadith ist bei Imam Ahmad erstmal. Das Hadith ist bei Imam Ahmad, Barakallahu Fik. Subay'a bint al-Harith, ihr Mann war Sa'd ibn Khawla. Er starb in Hijjat al-Wada'. Wann starb er? In Hijjat al-Wada'. Das wird in Abschied, Barakallahu Fikum, Pilgerreise. Und er war von den Leuten von Badr. Und sie war schwanger, Subay'a. Subay'a war schwanger. Sie hat entbunden, bevor die 4 Monate und 10 Tage vergangen waren. Wenn eine Frau verwitwet wird, dann muss sie normalerweise 4 Monate und 10 Tage warten. Aber sie war dazu schwanger. Sie war dazu schwanger. Und bevor diese vier Monate und zehn Tage vergangen waren, hat sie entbunden. Abu Sanabil ibn Ba'kak hat sie getroffen, nachdem sie ihre Wochenbetttage zu Hause geblieben ist, und sie war dann rein. Er hat sie getroffen und sie hat Kuchel gehabt und sie hat sich schön gemacht, dass die Leute um ihre Hand bitten. hat Abu Sanabil ihr gesagt, irbi'i ala nafsik. Was bedeutet langsam mit dir? Willst du heiraten und die 4 Monate und 10 Tage noch nicht vorbei sind? Dann hat Subay'a gesagt, ich kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und ich sagte ihm, was Abu Sanabil sagte. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, Kazaba Abu Sanabil. Kazaba im Arabischen heißt, er hat Fehler gemacht. Kazaba heißt nicht immer, er hat gelogen. Kazaba heißt nicht immer Lüge. Das heißt auch Fehler machen. Ja? Kazaba Abu Sanabil. Das wird Abu Sanabil hat falsch gesagt. Mit deinem Entbinden bist du frei. Was bedeutet hier, bist du frei? Das bedeutet, du kannst heiraten. Die Frau, barakallahu fikum, hat die Hände, die hat Hinne auf ihre Hände benutzt und die hat Kuchel gehabt auf ihre Augen. Wie hat Abu Sanabil das gesehen? Wer hat Abu Sanabil das gesehen? Wenn man sagt, das war früh nach der Hijra, dann sagt man, subhanallah, wann ist er gestorben, Sa'd ibn Khawla? In Hijjat al-Wada. In Abschied Pilgerreise. Das war im Jahre 10. Achten. Aisha radhiyallahu anha hat berichtet, dass eine Frau zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und sie wollte Bay'a machen. Aber sie hat keine Henna für ihre Hände benutzt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihr keine Bay'a gegeben. Wie hat man die Henna an ihre Hände nicht gesehen? Weil ihre Hände nicht bedeckt waren. Das Hadith ist bei Abu Dawud, bei Al-Bayhaqi und bei Al-Tabarani. Neunten, barakallahu fikum. An Ata ibn Abi Rabah. عن عطاء ابن ابي رباح. عطاء تسعين زي بكنت بارك الله فيكم تابعي. عطاء زاكته ابن عباس زاكته مية. Willst du, dass ich dir eine Frau zeige, die ins Paradies kommt? Ich sage ihm, ja, zeig mir. Der sagte, diese schwarze Frau, die kam zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie sagte ihm, O Prophet, inni usra wa inni atakashaf. Usra, das heißt, sie hat Epilepsie gehabt. Sie fiel in Ohnmacht. Und dann wird mein Körper unbedeckt. Dann mach für mich Dua, O Prophet. Der Prophet sagte ihr, salawatullahi wa salamu alayhi, wenn du willst, zeig Geduld und du hast das Paradies als Belohnung, und wenn du willst, dann mache ich für dich Dua und dann wird Allah dir Gesundheit geben. Dann sagte ihm, nee, ich zeige Geduld. Und dann sagte sie, aber mein Körper wird unbedeckt. Dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. für sie Dua gemacht, dass sie, wenn sie in Ohnmacht fällt, dass ihr Körper bedeckt bleibt. Dass diese Frau schwarz war, dass ihre Hautfarbe schwarz war, wie hat Ibn Abbas das gesehen? Das Hadith ist bei Al-Bukhari, oder diese Geschichte ist bei Al-Bukhari und Muslim und Ahmed. Ibn Abbas auch, barakallahu fikum, hat berichtet, er hat gesagt, es gab eine Frau, die hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet hat, sie war so schön, von den schönsten Menschen, oder von den Leuten, die war so schön. Und Ibn Abbas sagte, ich habe keine andere schöne Frau als diese Frau gesehen. Manche Leute sind nach vorne absichtlich gegangen, dass sie diese Frau nicht sehen. Und manche sind nach hinten gegangen, damit sie, wenn sie Ruku' machen, dass sie hinter durch ihren Achsel diese Frau sehen. Und da hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَد عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Das ist Allah weiß, diejenigen, die nach vorne gehen und diejenigen, die nach hinten gehen. Das ist barakallahu fikum bei At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Majah, und das ist bei Al-Hakim, und er hat das als Sahih gestuft. Der Zahabi hat das auch gesagt. Als Sahih. Ibn Mas'ud, radhiyallahu alayhi, sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine Frau gesehen, das hat ihm gefallen. Dann ist er, die Frau hat ihm gefallen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist zu Sauda, seine Frau, gegangen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seine Sache, also intimmäßig, genommen. Und dann sagt er, wenn ein Mann eine Frau sieht, diese Frau gefällt ihm, dann soll er zu seiner Frau oder Familie in diesem Zusammenhang, weil auch seine Frau das hat, was die andere Frau hat. Subhanallah. Diese Geschichte ist bei Ad-Darimi, oder dieses Hadith bei Ad-Darimi an Ibn Mas'ud, und das ist auch bei Muslim und Ibn Hibban. Barakallahu fikum. Ich denke, das sind genug. Es gibt auch andere. Es gibt andere Beweise. Und nach diesen Beweisen, inshallah, kann man mit sehr ruhigem Gewissen sagen, Gesichtsbedeckung für eine Frau und Händebedeckung ist beliebt und keine Pflicht. Aber eine sehr wichtige Sache noch, man darf nicht seine Schwestern oder die Schwestern oder die Brüder, die sagen, das ist Pflicht, oder auch die sagen, das ist nicht Pflicht, man darf sie, barakallahu fikum, nicht als schlecht sehen, oder man sie nicht kritisieren, man darf sie nicht, barakallahu fikum, schlecht darstellen, sondern wir sagen, diese Brüder und Schwestern, die haben nach den Beweisen, und das ist die Bedingung. Die Schwestern und die Brüder, die haben nach Beweisen gesucht. Und dann haben sie ruhiges Gewissen, nachdem sie die Beweise geforscht haben. Die haben ruhiges Gewissen, dass sie sagen, das ist Pflicht. Und auch, wenn jetzt die Gelehrten, ich war bei vielen Gelehrten, die das sagen, oder die meisten Gelehrten überhaupt sagen, dass dies nicht Pflicht wäre. Auf jeden Fall, dass auch die andere Barakallahu fikum Seite uns nicht als schlechte Leute zum Beispiel oder als Leute, die zum Beispiel dazu rufen, dass die Frauen sich nicht bedecken sehen. Im Gegensatz, Barakallahu fikum, zu dieser Aussage sagen, man hat jetzt gesehen, durch die Aussagen von Al-Mufassirin, von Ibn Abbas, von Aisha, von Ahl al-Tafsir, von den Gelehrten wie Ibn Kathir, Al-Tabari, Ibn Jarir, Al-Tabari, Al-Qurtubi oder wie andere Gelehrten und Barakallahu fikum auch die Beweise, die klar sind in diesem Zusammenhang. Deshalb, das war die Erklärung diesbezüglich, Barakallahu fikum. Und nochmal sage ich, es gibt verschiedene Aussagen, aber nicht jede Aussage ist richtig, sondern wenn wir sagen, es gibt verschiedene Aussagen, die müssen belegt werden durch Beweise von Koran und Sunna, durch Aussagen von Sahaba, von Tabi'in, von Großgelehrten. Und dieses Thema kann Abu al-Hussein nicht lösen. Nicht, dass man denkt, ja, ich habe das Thema gelöst. Große Gelehrten haben dieses Thema diskutiert miteinander. Und jeder hat seine Aussage getroffen, nachdem man Beweise gesucht hat, nicht nachdem man Gelüst gefolgt hat. Und das ist der Unterschied. Barakallahu fikum. Es gibt Beweise, dass die Frauen sich bedecken von. Und es gibt auch diese Beweise, die klar sind, dass viele Frauen ihre Gesichter und Hände gezeigt haben. Und das ist komisch, dass manche behaupten, dass es einen Konsens gebe, dass die Frauen sich bedecken müssen. Subhanallah. Ich meine, wo bleiben die Gelehrten von diesem Konsens? Wie Atta, Ibn Mubarak, Ibn Hazm, andere Leute, wo bleiben sie von diesem Gesang? Die Aussage von Ibn Abbas, die Aussage von Aisha, die Aussage von anderen Sahaba, wo bleiben sie? Und übrigens die Aussage von Ibn Mas'ud, was Hauptpfeiler ist für die Leute und die Gelehrten, die sagen, das wäre Pflicht. Es gibt keinen anderen Sahabi, der so was gesagt hat. والله تعالى أعلى وأعلم und am Ende بارك الله فيكم sage ich etwas bezüglich Bedeckung der Frau. Die Frau muss sich von oben nach unten bedecken, außer Gesicht und Hände, laut dieser Aya, was wir heute erklärt haben und Aussagen von Sahaba und die Hadithe und so weiter. Sie darf kein, Barakallahu fikum, sie darf nicht auf der Straße Parfüm haben oder Schmuck, zum Beispiel ihr Gesicht Make-up machen oder sowas. Sie darf das nicht. Und sie muss, Barakallahu fikum, wissen auch, ihre Füße muss sie bedecken, die Frau. Bei Ahnaf, bei Abu Hanifa, Füße bedecken ist nicht Pflicht. Aber der Beweis ist dagegen, klar dagegen. Das ist bei At-Tirmidhi und An-Nasa'i. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wer sein Gewand hinter sich zieht, aus Arroganz und Überheblichkeit, Allah subhanahu wa ta'ala sieht ihn mit Auge der Barmherzigkeit am letzten Tage nicht. Dann sagte Salama, was machen die Frauen mit den Schwänzen, das wird von ihrer Bekleidung. Der Prophet Muhammad sagte, Yerchina Shibra, das bedeutet eine Handbreite. Die lassen das hinter sich, eine Handbreite. Dann sagt sie, dann wird man ihre Füße sehen. Da hat man gesagt, Yerchinahu Zira'an Layazibna Alayh. Das ist ein Elle. Von Knöchel, eine Elle. Dann Barakallahu fikum. Ist das Beweis, dass die Frau auch ihre Füße bedecken muss? Weil sie gesagt hat, man sieht dann ihre Füße. Der Prophet sagte, dann macht sie Zira, dann macht sie Elle. Das bedeutet, da hat sie hier, Barakallahu fikum, Es gibt ein sehr schönes hier dabei in diesem Hadith. Dann hat sie gesagt, und wie soll das, wenn die Erde, wie soll das, wenn die Erde nass wird? Und vielleicht gibt es Unreines und Schmutz und sowas. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, يُطَهِرُهُ مَا بَعْدُهُ مِنَ التُرَادِ. Das bedeutet, مَا بَعْدَهُ Entschuldigung, مِنَ التُرَادِ. Da hat gesagt, der Prophet Muhammad s.a.w. Die Erde, was danach kommt, macht das rein. Und das ist bei At-Tirmidhi. Dazu, barakallahu fikum, noch etwas, damit wir dieses Thema zu Ende inshallah, barakallahu fikum, bringen. Und wie ich schon gesagt habe, nochmal, ich wiederhole, weil das sehr wichtig ist, es gibt verschiedene Aussagen von den Gelehrten. Man soll die Beweise erstmal verstehen. Man soll erstmal die Basis haben, wie man die Beweise versteht. Man soll erstmal Talib Ilm sein, dass man versteht, was die Gelehrten gemeint haben und was sie nicht gemeint haben. Und nicht jeder, barakallahu fikum, macht sich zu Gelehrten, wie hier, wala hawla wala quwwata illa billah in Paltok. Jeder heutzutage fängt an zu erzählen und zu reden über Wissen. Und das ist wallah, bei Allah, das ist eine Schande. Das ist eine Schande für das Wissen, dass jeder wala hawla wala quwwata illa billah anfängt, über unsere Religion zu reden oder Fatwa zu geben, ohne dass man die Grundlagen, die ganz einfachen Grundlagen nicht kennt. La hawla wala quwwata illa billah. Barakallahu fikum, ein Jilbab für eine Muslima. Das bedeutet, dass sie sich von oben bis unten bedeckt. Es gibt, barakallahu fikum, acht Voraussetzungen dafür. Es gibt acht Bedingungen dafür, wie eine Muslime sich zu bedecken hat. Natürlich, die Männer auch müssen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und nicht, dass ein Mann jetzt heute sich halbnackt auf der Straße begibt. Auf jeden Fall, die acht sind wie folgt. Erstens, das barakallahu fikum, das Jilbab von der Frau den ganzen Körper bedeckt, außer was ausgenommen wird. Das heißt Gesicht und Hände. Jilbab muss den ganzen Körper von oben bis unten bedecken, außer was ausgenommen wird. Das bedeutet Gesicht und Hände. Zweitens, ein Teil, zwei Teile, drei Teile, kein Problem, hauptsächlich. Zweitens, dass die Bekleidung oder das Jilbab von den Muslimen nicht in sich selber Schmuck ist. Das wird nicht die Frau zum Beispiel, die trägt sich diese Sachen, die glänzen und ich weiß nicht was sind. Drittens, das darf nicht durchsichtig sein. Das darf nicht durchsichtig sein. Viertens, das darf nicht eng sein. Das muss breit, weit, nicht breit, weit sein. Fünftens, das darf nicht parfümiert sein. Also die Frau darf nicht Bekleidung tragen, die Geruch haben. Es gibt solche Arten von Bekleidung. Das hieß Al-Mu'affar. Al-Mu'affar heißt das. Oder dass Frau zum Beispiel Parfüm nimmt und dann geht sie auf die Straße. Das darf sie nicht. Der Prophet hat das verboten. Sechstens, die darf keine Bekleidung tragen, die wie die Männer sind. Es gibt bestimmte Sachen, die sind bekannt für Männer. Sie darf das nicht tragen. Oder sie darf nicht die Männer nachmachen in ihre Bekleidung, in ihr Jilbab. Jilbab sagen wir. Siebten, das darf nicht Kuffar-Frauen ähnlich sein. Und achten, das darf nicht Berühmtheitskleid sein. Berühmtheitsjilbab sein. Was bedeutet Berühmtheitskleid? Das wird zum Beispiel, eine Frau macht sich etwas Besonderes, angenommen, die macht sich so zwei große Stöcke hinter ihrem Rücken. Und die geht damit immer. Damit die Leute sagen, ja, die Frau mit zwei Stöcken. Das sind die acht Bedingungen, was die Frau beachten soll. Und vielleicht das letzte Wort oder vorletztes. Hijab ist kein politisches Symbol. Das ist kein politisches Symbol, wie manche sagen, wie manche Politiker sagen. Das ist Diskriminierung für die Muslime, dass sie sowas behaupten. Hijab ist eine Würde und Ehre für eine Frau. Und das ist kein Politik und das ist auch, barakallahu fikum, keine Unterdrückung für Frau, sondern das ist eine Ehre für sie, das ist ihre Religion. Und diese Wörter, die wir heute in der Presse hören, Hijab wäre eine Unterdrückung oder eine politische Sache, das ist alles, barakallahu fikum, damit man Hijab verbietet. Und das ist ein Vorstufe, wa la hawla wa la quwwata illa Allah al-Aliyy al-Azim. Das ist eine Vorstufe, dass man Hijab verbietet, deshalb will man so machen, dass da fängt man an, sagt, ja, Hijab ist Unterdrückung, Hijab ist, oder Jilbab, Jilbab ist Unterdrückung, Jilbab ist Diskriminierung für Frau, Jilbab ist politisch und so weiter. La hawla wa la quwwata illa Allah. Jilbab und Hijab, eine Muslima, barakallahu fikum, ist kein politische, ist ja keine politische Sache. Das ist keine Unterdrückung, sondern das ist eine Sache, ein religiöses Gebot. Allah hat das festgeschrieben. Das ist auch nicht bei uns Muslime, sondern das ist bei anderen auch das Gleiche. Und dazu, barakallahu fikum, bitte ich die Brüder und Schwestern, dass sie diese Wahrheit wissen und dass sie das auch sagen. Dazu, wenn manche Frauen sich nicht bedecken, das heißt nicht, dass sie keine Muslime, dass sie keine Muslim geworden sind, nein. Und Hijab heißt nicht alles in der Religion. Aber wenn die Frau ins Paradies kommen möchte, dann muss sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und dann muss sie das Richtige machen, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärt hat. Jeder muss für sich selber entscheiden. Und jeder von uns weiß genau, es gibt Paradies und Hölle. Deine Würde und deine Ehre ist in deiner Religion. Praktiziere es richtig, für Allah subhanahu wa ta'ala, nicht für die Leute. Das war vielleicht jetzt über diese Ayah, was wir heute erklärt haben. Man kann mehr und mehr erklären, aber die Zeit, wir sind zu spät geworden. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ja. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch befestigen und von mir und von euch anlohnen. Wenn ich was gesagt habe von Allah, wenn ich was Falsches oder Schlechtes gesagt habe von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Und ich hoffe, dass man durch diesen Unterricht eine Diskussion jetzt, barakallahu fikum, mindestens versteht. Und dass man weiß, wenn wir Muslime untereinander diskutieren, ist kein Problem. Wir sind alle Brüder und wir sind alle Schwestern, wir sind Geschwister. Und solange wir auf dem richtigen Basis oder auf dem richtigen Weg sind, dann ist kein Problem. Barakallahu fikum. Aber wenn man nicht die richtige Basis hat und wenn man nicht den richtigen Weg hat, dann ist das ein großes Problem. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ma'al nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Wenn ich etwas vergessen habe, dann bin ich nur ein Mensch auch. Und barakallahu fikum, ein Mensch, vergisst und macht auch Fehler. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle verzeihen. Ich weiß nicht, ob wir zum Thema Fragen haben. Am 13. Donnerstag habe ich einen Vortrag in Darmstadt über Tradition und Religion. Toi, bitte die Fragen, die zum Thema gekommen sind. Deshalb, ja, ich wollte, warum habe ich euch gesagt, ja, ah, wegen Unterricht, 19 Uhr Donnerstag, fällt das aus, weil ich in Darmstadt bin und dann kann ich den Unterricht nicht machen. Das wird dieser Fuqaha-Unterricht. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Darf eine Frau ihre Füße zeigen? Eine Frage haben wir bekommen. Nein. Aber bitte, wir müssen das richtig verstehen. Die Frau darf ihre Füße nicht auf der Straße zeigen, das wird, wenn sie draußen ist. Aber wenn sie zu Hause ist, zum Beispiel mit ihrem Mann oder mit das ist was anderes. Aber wir meinen jetzt, wenn fremde Männer dabei sind oder Kuffar-Frauen. Das ist sehr wichtig übrigens. Auch bei Kuffar-Frauen, die darf ihre Füße, ihre Aura nicht zeigen. Wenn sie allein betet, ist was anderes, als wenn sie in der Gruppe betet. Okay. Noch eine Frage habe ich. Ist es einer Muslime erlaubt, in ein Frauenfitnessstudio zu gehen, wenn sie ihre muslimische Kleidung einhält, das heißt Kopftuch und breite Kleidung, und dort ist kein einziger Mann? Habe mir das angeschaut und Musik läuft dort auch nicht. Ja, aber die Frauen, die dort dabei sind, zeigen ihre Aura? Die Frage ist, zeigen die anderen Frauen, die dort dabei sind, ihre Aura? Wenn ja, dann darfst du sowas nicht machen. Warum? Weil du die Aura von den anderen nicht ansehen kannst. Man sagt, okay, aber auf der Straße ist auch die Frauen sind halbnackt und die zeigen ihre Aura. Auf der Straße, du bist gezwungen. Aber zu Fitnessstudio bist du nicht gezwungen. Du kannst auch Sport zu Hause treiben, du brauchst nicht unbedingt Fitnessstudio. Wallahu a'lam. Ich trage Niqab, aber darf ich, wenn wir meinen Schwager besuchen im Urlaub, den Niqab wegnehmen? Natürlich ist das mein Mann immer dabei. Was ist dein Schwager jetzt? Der Bruder? Der Bruder von dem Mann. Der Bruder von dem Mann. Erstens, der Bruder von dem Mann ist kein Mahram für dich. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Al-Hamu al-Maut. Al-Hamu al-Maut. Das bedeutet, der Bruder von dem Mann. Das ist kein Mahram für dich. Wenn du der Meinung bist, oder wenn du der Aussage hast, dass Niqab Pflicht ist, dann darfst du sowieso nicht. Wenn du aber der Aussage bist, dass das Gesichtsbedeckung beliebt ist, dann kannst du dein Gesicht zeigen. Aber du darfst nicht so einfach mit fremden Männern und sowas sitzen. Auch wenn das der Bruder des Mannes ist. Wallah, wir haben zu viele Geschichten gehört über solche Themen. Sagt man, ach, das ist zum Beispiel der Mann sagt, ach, das ist mein Bruder. Und dann passiert Katastrophe. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten in unseren Taten. Ich weiß auch, dass viele Leute sagen würden, oh, diese Leute sind so konservativ und die sind streng und sowas. Wenn wir unsere Religion praktizieren, dann sind wir nicht streng. Wenn wir unsere Religion richtig nach Koran und Sunna praktizieren, dann sind wir nicht streng. Aber wenn die Leute ihre Religion verlassen haben und die machen Sünden, wir wollen keine Sünden begehen. Wir praktizieren richtig unsere Religion, dann sind wir niemals streng. Und wir, barakallahu fikum, wir ändern unsere Religion wegen der anderen nicht. Also wenn die anderen damit nie einverstanden ist, was wir machen, dann ist der Fehler liegt bei ihnen, nicht bei uns. Aber leider heute viele Muslime, wala hawla wala quwwata illa billah, die verstehen ihre Religion nicht und die machen nach ihren Köpfen, nach ihren Gelüsten und nicht nach Beweisen von Koran und Sunna. Deshalb, barakallahu fikum, die Sache ist in unserer Religion klar und wir reden über die Gläubigen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kafir hier in diesem Raum wäre, wenn ein Kafir hier in diesem Raum sagt, ja, was sagen diese Leute, das darf sie nicht zeigen und sowas, ja, das ist unsere Religion. Bist du Muslim? Der sagt nein. Okay, dann halt dich davon raus. Wir reden über unsere Religion. Haben wir von dir verlangt, dass du was machst? Nein. Wir reden über unsere Leute, über unsere Religion, über die Leute, die den Islam angenommen haben, über die Leute, die Muslim sind. Das ist in unserer Religion so. Es gibt eine Basis, Koran und Sunna, mit Beweisen. Wer das macht, kommt ins Paradies. Wer nicht, dann wird zur Rechenschaft gezogen vor Allahs Vater. Jeder entscheidet für sich selbst. Und wenn wir von Hijab sprechen, die Frau ist verpflichtet, aber auch die Männer sind barakallahu fikum verpflichtet, auch diese zum Beispiel weite Bekleidung zu tragen. Sie sind auch verpflichtet, dass sie zum Beispiel die Kuffar nicht nachmachen, dass sie nicht die Frauen nachmachen und so weiter. Es gibt auch für die Männer Vorschriften. Wie manche sagen, nein, es gibt gar nicht. Das stimmt nicht. Aber immer langsam. Wenn eine Frau zum Beispiel sich nicht bedeckt, dann langsam mit ihr. Erklären wir, wie wichtig das ist. Für sie, nicht für uns. Wenn ein Mann zum Beispiel schlecht macht, dann erklären wir ihm, was das die Sache ist. Langsam. Und diejenigen, wallah, die im Herzen Gutes haben, werden recht geleitet. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn diese Leute Gutes im Herzen haben, dann werden sie recht geleitet. Aber wenn diese Leute wie Hassan Beirut sind, hier dieser Mann hier bei uns, wenn diese Leute wie Hassan Beirut wären, subhanallah, Gelüst folgen, Lügen verbreiten, keine Beweise folgen, Papagei sein, la hawla wa la quwwata illa billah. Aber möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Hassan Beirut und seine Leute recht leiten. Aber ich bitte nur diese Leute, dass sie ein bisschen ihr Herz aufmachen und dass sie ein bisschen zu den Büchern von den Gelehrten zurück. Oder die gucken in den Büchern von Al-Bukhari, von Muslim und sowas. Aber die tun das nicht. Die hören nur von Leuten und das ist alles. Aber Alhamdulillah, wir sind nicht so. Auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, langsam barakallahu fikum, das ist die Bedeckung einer Frau oder wie ein Muslim sich anzieht, das ist natürlich, das gehört zum größten Teil zur Religion. Deshalb muss man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Ich denke, ich habe keine Fragen mehr bekommen. Oder kleinen Moment, ich gucke hier. Ja, es gibt keine. Allgemeine Fragen lassen wir bis zum nächsten Mal, barakallahu fikum, oder? Ja, du hast recht. Ja, das war barakallahu fikum. Ein Agentur, ein Presseagentur haben mich angerufen und haben mir gesagt, wie ist das mit Hijab oder wie ist das mit Kopftuch. Ich habe ihnen gesagt, es gibt kein Kopftuch, es gibt eine Bekleidung, ein Hijab für die muslimische Frau. Auf jeden Fall, da hat gesagt, ja, ist das modemäßig und was ist mit Mode und sowas. Ich habe ja, so ein bisschen so wie Spaß gemacht. Ich habe gesagt, es gibt diese Push-Up Kopftuch oder dieser Iqra-Kopftuch und das stimmt. Das stimmt. Und die haben das geschrieben. Die haben das in einer Zeitung geschrieben, subhanallah. Die Presse ist wieder hinter mir. Neue, ich sage euch, die sind nochmal jetzt auf die Weltmeisterschaft ist zu Ende. Und jetzt sind wir dran, Muslime. Ja, schaut ihr, was passiert. Schau mal, was passiert jetzt. Schaut mal in Südlibanon zum Beispiel, schaut mal in Palästina, schaut mal überall, was passiert, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Kinder, Frauen, alte Leute, unsere Muslime auf der ganzen Welt schützen. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب يا بس سيدي كيف كان فاجا ميا أودا داف إيش ماين حجاب ألزو دي وضوء إشتلن إنتويلن فو ماين محرم دي نش بكتسيرن زين أنت أنا بديونك دو داف بس أنت أنا بديونك دس ديزي nicht praktizierende Leute zum Beispiel dich schützen. Nicht, dass sie zum Beispiel jetzt nach draußen gehen und erzählen, wie du aussiehst und so weiter, ja? Pass auf. Das heißt, normalerweise, barakallahu fikum, wenn jemand Mahram hat, es gibt natürlich eine Aussage, die man heute hört, da sagt man ja, die Aura zwischen Frauen ist von Bauchnabel bis Knien. Nein, es gibt keinen Beweis dafür. Es gibt keinen Beweis dafür. Wenn man sagt, es gibt Beweis, dann bitte. Wenn auch manche Gelehrten diesen Fehler gemacht haben, barakallahu fik. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Die Aura zwischen Frauen, wenn Muslimin sind, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, au nisa'ihin. Au nisa'ihin. Zwischen Frauen die Wudu-Plätze. Zwischen Männern alles, außer Gesicht und Hände, die sind beliebt. Zwischen Maharim, wie ich schon gesagt habe, Barakallahu fikum, Jazakumullah khair. طيب, am Ende des Unterrichtes lese ich die zwei Aya nochmal. Inshallah. Ja. طيب. Subhanallah. Wir reden über Bedeckung einer Frau und dann kommt die Sache Gewehr. Ja, so werdet ihr inshallah alles lösen. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. A'udhu billahi al-sami'i al-alimi min ash-shaytani al-rajim. Wir werden inshallah die Ayat lesen nochmal, barakallahu fikum. Ich hoffe, dass die Brüder und Schwestern jetzt etwas klammern. Weiß. Gewehr. La hawla la quwwata illa billah al-ali al-azim. طيب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طيب Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala nein, lass ihn. Lass ihn, Allah yahdik, lass ihn. Ich will Hasanat haben. Ich möchte Hasanat, Allah yahdik. Warum? Lass ihn nicht mit dem Sinn. Das ist gut. Ich bekomme Hasanat. Hasanat. Ja, okay, kein Problem. Auf jeden Fall, das ist Hasanat, inshallah. Lass sie reden, wie sie wollen. Am letzten Tag werden wir sehen, wer die Wahrheit gesagt hat und wer gelogen hat, wer mit Wissen gesprochen hat und wer ohne Wissen gesprochen hat, wer basiert im Wissen war und wer nicht basiert im Wissen war. Aber die Sache ist, Wallahi, wir haben eine Lage, ja Latif, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Lage verbessern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Lage verbessern. Ey Wallah. Man sagt, وَكَمْ مِنْ مُعِيذٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَعِلَّتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ. Es gibt viele, die wahre Aussagen oder die richtige Aussagen kritisieren. Und der Fehler ist, dass sie falsch verstehen. Du sagst etwas, was richtig ist, aber die verstehen das falsch. Auf jeden Fall am Ende, ich werde euch etwas hören lassen und sagt mir eure Meinung dazu, inshallah, ob das in Ordnung ist. Ich hoffe, dass dies auch gut wird. Barakallahu fikum, jazakum Allah khair. Jetzt lasse ich euch